Yeah. Sag mir nicht, dass ihr wisst, wer ich bin. Ich habe vieles erlebt, doch ich blieb immer, wie ich bin. Diese Augen haben sich in der Dunkelheit verloren. Meine Mutter hat immer gesagt, mein Sohn, du bist als ein Kämpfer geboren. Denn damals wäre ich fast gestorben, doch ich hatte Glück, denn der liebe Gott ist zur Hilfe gekommen. Ich schreib mein Leben auf ein Stift und ein Blatt Papier, doch es fällt mir schwer, denn es war nie leicht hier. Ich weiß nicht, warum mich dieser Weg noch hinführt, doch diese Schmerz, seit ich meine Großeltern verloren habe, hat mich zutiefst berührt. Bruder, nein, die gibt es heutzutage nicht mehr. Warum hab ich euch damals nur mal Vertrauen geschenkt? Mann, ich bereue es so sehr. Ich wurde ausgelacht, auf mich wurde zugeschlagen, doch heute kann ich eure Gesichter sehen, über euch nur lachen. Ich war immer dieser Junge, der dieses Bild nicht angepasst hat. Es war hart, doch scheißegal, ich saß im Zimmer und schieb meine Parts. Manchmal frag ich mich, warum ich schon immer anders war. Wollte nie so sein, doch diese Wut in mir drinnen holt mich in mein Leben, ging in die schiefe Bahn. Doch lass uns eines nie vergessen, eines Tages werden wir für unsere ganzen Taten bezahlen. Wenn es Nacht wird, haben wir schon wieder diese Gedanken. Nein, ich will mich aus der Dunkelheit befreien. Ich wollte nur so sein, doch diese Wut in mir drinnen holt mich immer wieder ein. Wenn es Nacht wird, haben wir schon wieder diese Gedanken. Nein, ich will mich aus der Dunkelheit befreien. Denn ich wollte nie so sein, doch diese Worte mit drinnen hol mich immer wieder ein. Wenn es nachts wird, Mama, muss ich keine Sorgen mehr machen. Ich hab die ganze Scheiße schon längst hinter mir gelassen. Wenn es nachts wird, mir keine geholfen, als ich Probleme hatte, ich stand alleine da, doch jetzt hol ich meine Rache. Wenn es nachts wird, ich will mich aus der Dunkelheit befreien, doch diese Wut in mir drinnen holt mich immer wieder ein. Wenn es nachts wird, wenn es nachts wird, wenn es nachts wird, wenn es nachts wird, wenn es nachts wird, gehen die Lichter aus und mein Feuer breitet sich aus. Kennst du mich noch? Dieser Junge, da nur ausgelacht wurde, man scheiß auf, dreh die Boxen auf und schalte den Beat an, bin ne Flohmaschine. Es wollen kalt die Kriege und ich höre niemals auf niemals, bis ich das, was mir zusteht, kriege. Ich geh den Weg weiter, ich brauche keinen Weg, weil das Ziel wählen selber. Scheiß auf alle Neider, ich rappe weiter. Ihr sagt, ihr kennt mich, doch wisst gar nicht, wer ich bin. Versuch mich runterzukriegen, doch Bitch, ich bleibe der King. Und Mama muss sich keine Sorgen mehr machen, sehr bald ich werde schaffen. Ich hab die ganze Scheiße hinter mir gelassen. Ab jetzt muss ich nie wieder Schuldgefühle haben. Ab jetzt muss ich nie wieder zum Satan in die Hölle fahren. Der Teufel am Kopf, der Engel im Herz, trag jahrelange Narben. Ich spüre immer noch diesen Schmerz, doch egal was passiert, ich fick auf die Drogen nie wieder, denn dieser Junge bleibt nicht am Boden. Bitch, manchmal frag ich mich, warum ich schon immer anders war. Wollte nie so sein, doch diese Worte mit drinnen holt mich in mein Leben, ging in die schiefe Bahn. Doch lass uns eines nie vergessen, eines Tages werden wir für unsere ganze Tat bezahlen. Wenn es Nacht wird, haben wir schon wieder diese Gedanken. Nein, ich will mich aus der Dunkelheit befreien. Denn ich wollte nie so sein, doch diese Worte mit drinnen holt mich immer wieder ein. Wenn es Nacht wird, haben wir schon wieder diese Gedanken. Nein, ich will mich aus der Dunkelheit befreien. Denn ich wollte nie so sein, doch diese Worte mir drinnen holt mich immer wieder ein. Wenn es nachts wird, Mama, muss ich keine Sorgen mehr machen. Ich hab die ganze Scheiße schon längst hinter mir gelassen. Wenn es nachts wird, mir hat keine geholfen, als ich Probleme hatte, ich stand alleine da, doch jetzt hol ich meine Rache. Wenn es nachts wird, will mich aus der Dunkelheit befreien, doch diese Wut in mir drinnen holt mich immer wieder ein. Wenn es nachts wird, wenn es Nacht wird, wenn es Nacht wird, gehen die Lichter aus und mein Feuer breitet sich aus.